hat an der Uhr gedreht. Bekommt er Nerd, bekommt er Nerd. Ist es wirklich schon zu spät? Bekommt er Nerd, bekommt er Nerd. Wer ist verrückt und leicht gestört? Bekommt er Nerd, bekommt er Nerd. Wenn ihr euch fragt, was ihr gleich hört, die Sendung mit dem Nerd. Jawohl, herzlich willkommen zur zweiten Sendung mit dem Nerd. Ja, ich bin der Steffen. Ihr kennt mich vielleicht aus so wunderbaren Sendungen wie, habe ich vergessen, genau. Ich habe heute ein bisschen ein, ja, ich sag mal, persönliches Thema mitgebracht, eines, was mich ein bisschen selber auch in letzter Zeit beschäftigt hat. Und zwar ist das, dass, ja, jetzt nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, ich glaube seit 12 Jahren, vorläufige Ende von der Zeitschrift Lowtech 64. Und für diese Zeitschrift habe ich die letzten 7 Jahre geschrieben, habe Artikel verfasst, Musik-Reviews geschrieben, hatte da meine eigene kleine Rubrik und und hatte da also eigentlich auch ziemliche Narrenfreiheit und so in der Themendarstellung oder Themenauswahl tatsächlich. Und naja, jetzt liegt sie mir hier vor, zunächst erstmal nur im PDF-Format. Die gedruckte Version ist leider zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bei mir angekommen. Ich freue mich aber immer sehr auf die gedruckte Version, weil das einfach immer auch was Schönes ist, seine eigenen kleinen Artikel dann auch vor sich zu haben. Wir haben also tatsächlich innerhalb dieser letzten 12 Jahre 50 plus Ausgaben, muss man eigentlich fast sagen. Es gab auch die ein oder andere Doppelausgabe, wenn genug Material da war und dafür wurde dann mal eine ausgelassen. Ja klar, ist ja klar, aber Lowtech Nummer 50 zu haben auf Lowtech 64, lowtech64.com heißt die Seite, glaube ich, genau. Da kann man sich die runterladen, die Lowtech 64 Nummer 50, genau. Ich will gar nicht so sehr auf die Themen eingehen, weil darum geht es mir heute einfach gar nicht, sondern mir persönlich geht es einfach darum, ja, auch mal darüber zu sprechen, dass da was zu Ende gegangen ist, was mich einfach die letzten 7 Jahre tatsächlich begleitet hat, dass ich also wirklich quartalsweise Artikel geschrieben habe, da selber ja ein bisschen lernen konnte, im redaktionellen Bereich auch tätig zu sein, also wie man überhaupt Artikel schreibt, wie man ja überhaupt an Recherche rangeht, sich hinsetzt und das dann auch umformuliert. Ich habe da durchaus Talent mitgebracht, aber gelernt zu schreiben habe ich erst in der Lowtech 64 und dementsprechend war das schon so eine wirklich Schule. Ich bin angefangen, wie gesagt, vor 7 Jahren, da war ich ungefähr 22, vielleicht 23 Jahre alt. Ganz genau weiß ich das nicht mehr. Ich meine 2007, Oktober 2007, ja, da war ich 22, bin ich angefangen und ich glaube irgendwo so auch in den 20er Heften, also ich habe wirklich viele, viele Hefte mitgestalten dürfen. Ich sage extra dürfen, weil für mich war das immer ein Privileg, also bei diesem Projekt auch mitarbeiten zu dürfen und das hat mir eigentlich auch immer sehr viel Spaß gemacht. Das war sicherlich in manchen Situationen auch manchmal stressig, gerade wenn man dann versuchen musste, die Arbeit für Lowtech irgendwie so in seinen normalen, in seine normalen Freizeitbeschäftigung irgendwie zu integrieren. Und es war auch nicht immer leicht, ein neues Thema zu finden, aber man konnte dann ja aus, ja, ich sag mal so ganz grob 45 Jahren Videospielgeschichte schöpfen und dann einfach seine Lieblingsspiele nach und nach abarbeiten. Ich habe auch tatsächlich in 50, nee, wie lange war ich jetzt dabei? knapp 30 Heften, die ich mitgestaltet habe, auch längst nicht alle Themen abgehandelt, die ich gerne hätte abhandeln wollen. Also da sind viele Sachen auf der Strecke geblieben. Jetzt für diese Lowtech habe ich tatsächlich eines der Themen, die über diese ganzen Jahre eben liegen geblieben ist, dann auch tatsächlich abhandeln können. Und das war ein Spiel namens Jill of the Jungle. Da wollte ich immer mal drüber schreiben, habe das aber irgendwie nie so wirklich hinkriegen können. Einfach aus Zeitgründen oder aus es war einfach irgendwie so gefühlt nie dran. Und das habe ich also dann auch tatsächlich dann in dieser letzten Lowtech 64 erledigt. Was das jetzt konkret für mich heißt, weiß ich nicht. Wir planen redaktionsintern, ich kann noch nicht allzu viel sagen, weil es geht da vielleicht auch niemandem was an, aber so, wir planen irgendwie an so einer Art Nachfolger für das Projekt. Wir bleiben nicht stehen, sondern sagen alle, eigentlich möchten wir schon ein bisschen was weitermachen. wenn ich mir das aktuelle Heft so angucke, da waren also alle auch wieder mit Feuereifer dabei. Einige haben einen Blick zurück nach vorn gewagt und haben so nochmal ihre Lieblingsthemen in den letzten 12 Jahren, sage ich jetzt mal, innerhalb der Low-Tech dann auch Revue passieren lassen. Ich habe auch noch nicht alles gelesen, weil das ist auch eine Sache, die hat mich dann immer auch am allermeisten gefreut. Ich war zwar Redakteur und auch fester Redakteur der Low-Tech und habe auch in dem Projekt immer sehr, sehr intensiv gearbeitet. Ich war aber auch Leser des Heftes. Das heißt, ich habe das Heft auch, wenn es dann gedruckt kam und ja, was heißt, wenn dann ein gedrucktes Heft kommt, man darf das halt nicht so erwarten wie eine wirkliche, gebundene, ordentliche Zeitschrift, wie man sie im Supermarkt oder im Bahnhofskiosk, Bahnhofsbuchhandlung oder so kaufen kann, sondern das ist halt ein Fanzine, hätte ich jetzt fast gesagt, gewesen, so ein Fanmagazin gewesen, halt eben über Retro-Computing. Und das heißt, du kriegst also eine Zeitschrift, die aus mehreren DIN A3-Seiten zusammengetackert ist. Irgendwann kriegten wir dann auch diesen Farbdruck und das war also eine unglaubliche Qualitätssteigerung also dann auch im Aussehen und in der ganzen Darreichungsform für uns. Und das Heft wurde dann über die Jahre einfach immer wertiger. Ich denke, dass die textlichen Beiträge immer schon sehr gut waren und wir auch teilweise Redakteure hatten, die da auch mit einem, ja, ich sag mal, sehr großen Anspruch an die Sache rangegangen sind. Also der Axel bei uns in der Redaktion hat also auch dafür gesorgt, dass wir teilweise prominente Interviewpartner bekommen haben, also beispielsweise den Simon Kretschmer von Game One. Jetzt rennt hier gerade hier einer durch den Flur und macht Kracher, das ist normal. Den Simon Kretschmer von Game One, der also in unserem Heft auch tatsächlich dann als Interviewpartner aufgetreten ist und damals Giga und weiß der Geier was. Ich glaube, wir hatten in der Vergangenheit Smudo von den Fantastischen Vier, der ja auch Retro-Gamer ist. So Leute wie Oliver Uschmann, also dem bekannten Buchautor, genau, oder auch Videospielredakteur. Ich glaube, der hat mal für die G geschrieben oder für andere Videospielmagazine auch schon. Und so haben wir also in so einem kleinen Magazin wie der Low-Tech 64 tatsächlich schon ordentliche Textbeiträge gehabt. Und das war, also wie ich finde, ist das also durchaus ein Heft, das ich sehen lassen kann. Also da sehe ich also teilweise redaktionell geführte Seiten oder andere Magazine, die meiner Meinung nach ja also vielleicht vergleichbare Beiträge liefern. Ich will da mal so ganz spontan an den Comic Hive erinnern, der damals vom Konsolverlag irgendwie ins Leben gerufen wurde. Also das war ja teilweise unterirdisch. Also da erinnere ich gerne nochmal dran. Also das war wirklich, also was da geliefert wurde. Also da habe ich als jemand, der zu dem Zeitpunkt schon etliche Jahre für Low-Tech tätig war, also echt öfter mal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Aber der Comic Hive ist ein Thema für sich selber. Und dieses Kapitel ist ja dann auch zu Ende. Genau. Ja, also was bleibt da für mich zurück? Also wie gesagt, wir planen an einem Nachfolgeprojekt. Wissen aber auch noch gar nicht, wie das aussehen soll, weil die Redaktion geschlossen halt eben tatsächlich der Meinung ist, dass wir damit weitermachen möchten. Und ich hatte lange Zeit so ein bisschen auch Sorge, ob ich das zeitlich hinkriegen könnte, neben Nerd, Nerd, Nerd und meinen ganzen anderen Projekten, die so nebenher noch laufen. Und wenn da jetzt sowas Unerwartetes kommt, wie das Thema, was ich gleich anschneiden werde hier im Anschluss, dann wird sowas immer auch nochmal etwas kritischer, aber da das Projekt jetzt beendet ist und ein bisschen Luft ist und auch nicht abzusehen ist, dass in den nächsten 2 oder 3 Monaten irgendwie ein Nachfolgeprojekt starten wird, sondern das wird wahrscheinlich ein bisschen Zeit dauern, bis das alles ausgehandelt ist und ausdiskutiert ist innerhalb der Redaktion, kann ich mich also erstmal ja entspannt zurücklehnen und abwarten, was da so auf mich zukommt, weil ich einfach nicht damit rechne, dass wir in den nächsten, ich sag mal, in den nächsten, weiß ich nicht, 2 oder 3 Monaten dann schon wieder anfangen müssen zu arbeiten, sondern wir werden uns da also auf jeden Fall entsprechend Zeit lassen mit einem Nachfolgeprojekt und da sich ja hier auch bei Nerd Not Nerd jetzt in absehbarer Zeit etliche Dinge ändern werden, aber da dann auch mehr zu, wenn es soweit ist, werde ich wahrscheinlich in den nächsten Monaten so oder so ein bisschen mehr Zeit haben. Ja, das war so mein erstes Thema, Low-Tech 64. Ihr kriegt alle Ausgaben LOTEC 64, die jemals erschienen sind, kostenlos als PDF. Es gibt irgendwo noch Restposten, da müsste man aber Georg, unseren Chefredakteur, mal anschreiben. Also wenn ihr die eine oder andere Ausgabe mal gedruckt haben möchtet, kann man die für kleines Geld auch nachbestellen. Aber alle 50 Hefte plus Sonderhefte plus dieses und jenes, also ich sehe das hier gerade, was gibt es denn hier noch? Sind also nur noch so Einzelausgaben. Beginnt irgendwie bei Ausgabe 7, 10, 11, 14, 15, 17, 2x17, ach Farbumschlag, okay, 23, 25 und so weiter und so fort. Doppelausgaben gibt es noch ein paar. Die Ausgabe, bei der ich zum ersten Mal dabei gewesen bin mit meinem Artikel, die gibt es wohl irgendwie nicht mehr. Die gibt es auch schon sehr lange nicht mehr und ich selber habe die gar nicht, also in gedruckter Version. Ansonsten habe ich also, weil ich irgendwann erst ab den, weiß ich nicht, 30er-Heften oder späten 20er-Heften oder sowas dann auch tatsächlich mir eine gedruckte LOTEC hab zukommen lassen, denn als Redaktionsmitglied bekommt man so ein Ding dann ja auch mal kostenlos, das ist ja auch nett, ne? Weil, und das muss ich nochmal dazu sagen, wir sind da nicht bezahlt worden. Wir sind da, also das darf man nicht vergessen, wir sind tatsächlich nicht bezahlt worden. Das war ein Freizeitprojekt von uns allen. Wir haben da also unsere Arbeitszeit tatsächlich kostenlos zur Verfügung gestellt und das war auch für nie jemanden ein Problem. Niemand hat in den letzten 12 Jahren, also zumindest nicht soweit ich mich erinnern kann, wie gesagt, die letzten 7 Jahre war ich dabei, gefragt, so nach dem Motto, kann ich mal bezahlt werden, bitte? So, von daher, das ist schon alles so in Ordnung. Und dann war also der kleine Lohn, den wir gekriegt haben, am Ende der Zeit eben eine kostenlose gedruckte LOTEC. Genau. So, wie gesagt, die kann man sich, alle Ausgaben kann man sich auf der Seite www.lotec64.com herunterladen und irgendwie ab den 20er-Heften bin auch ich dabei. Nicht aufs Foto gucken. Da sah ich noch ganz anders aus. Und ich glaube, selbst das aktuelle Foto, was in der LOTEC ist, ist schon schweinealt. Gut, muss ich einen Schluck trinken. Jetzt habe ich auch was getrunken. Ja, mein zweites Thema ist so ein bisschen Musik tatsächlich, weil ich habe ja eben schon mal angedeutet, dass ich für die LOTEC damals auch Musikreviews geschrieben habe. Tatsächlich ist es so, ich bin selber Musiker. Und das schon relativ lange. Also ich bin Musiker seit, ich glaube 2001, da war ich so 16. Genau, 2001, 2002 bin ich angefangen mit Musik. Und ja, das hat mir eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht. Und eigentlich Mitte der 2000er Jahre, irgendwo 2005, 2006, habe ich dann angefangen, dann eben meine Musik auch zu veröffentlichen. Damals noch über eine Plattform, die hieß micromusic.net. Die gibt es heute zwar immer noch, die hat irgendwie jetzt neulich mal so ihr, ich glaube, 15-jähriges Bestehen gefeiert. Also auch nochmal einen Geburtstag. Happy Birthday nochmal so nachträglich. Die ist aber eigentlich vor einiger Zeit schon so ein bisschen gestorben. Es gab so Nachfolgeprojekte, oder was heißt Nachfolgeprojekte, aber so neben Plattformen, also eine ist ganz deutlich zu sagen, die hieß 8-Bit Collective. Ja, und ihr könnt jetzt auch schon so ein bisschen erahnen, was für Musik ich gemacht habe oder mache. Tatsächlich nämlich ja so Chipmusik im weitesten Sinne. Das habt ihr ja wahrscheinlich das ein oder andere Mal auch bei Nerd, Nerd, Nerd gehört. Also diese ganzen Titellieder oder kleinen Einspieler, so Jingles oder wie wir ja mal gelernt haben, Bumper. Die habe ich oft selber produziert oder eben dann von anderen Musikern ja in Anführungszeichen ausgeliehen und für die Sendung dann halt verwendet. Und Entschuldigung, es ist also so, ich mache diese Musik selber jetzt seit Mitte der 2000er Jahre, weil ja, ich mag diese Klangästhetik von diesen alten Gameboys und C64 und Ataris und sowas. Ich mag das unheimlich gerne. Also ich bin damit aufgewachsen. So eine meiner ersten Videospielkonsolen war eben tatsächlich ein Gameboy und ich bin dementsprechend also auch der Amiga auch ganz früh in meinem Leben. Mein Vater hatte immer einen Amiga in meiner Kindheit und dementsprechend bin ich mit Computern und Videospielen eben aufgewachsen und eben auch zu dieser Zeit, wo es eben diese, also heute sagt man halt Retro-Spiele, früher war das halt einfach, ja, top-notch, das war also wirklich das, was die Leute damals genau. Und ja, das habe ich dann einfach Mitte der 2000er Jahre alles wiederentdeckt und habe dann angefangen, so meine Musik zu produzieren. Wie gesagt, das Titellied dieser Sendung ist von mir selber gemacht. Das Titellied von Nerd, Nerd, Nerd kommt von mir und gelegentlich auch mal so ganz, ganz kleine Einspieler in so Bumper und Jingles halt in Nerd, Nerd, Nerd kamen halt auch von mir. Das hat mich also beispielsweise im Jahre 2009 auch nach Berlin geführt. Das war eine ganz interessante Geschichte. Da wurde ich also angefragt, dort aufzutreten. Und ich hatte in meinem Leben vorher noch nie irgendwie einen Auftritt gemacht und wusste überhaupt nicht, auf was man achten soll. Und Leute haben mich halt angeguckt, so, ja, du machst schon so lange Musik und bist schon so lange dabei. Und ich war da irgendwie schon relativ, hoch angesehen will ich nicht sagen, aber ich gehörte schon irgendwie sehr gut dazu und die Leute haben mich auch so ein bisschen als Vorbild angesehen oder nicht als Vorbild, aber zumindest so als jemand, so der das einfach schon unheimlich lange macht und viel Erfahrung hat und ich habe da gestanden und die Leute hatten einfach viel mehr Praxis in Live-Auftritten, in Performance, in konnten teilweise Instrumente spielen und ich habe daneben gestanden mit meinen zwei linken Händen, weil ich spiele halt kein Instrument. Das ist halt zu Musik produzieren, ist halt das auch überhaupt nicht nötig, ein Instrument zu spielen. Das vergessen halt die allermeisten Leute, die anfangen wollen, Musik zu machen, die sagen so, nee, ich kann ja gar kein Instrument spielen. Und das ist halt überhaupt nicht wichtig. Das geht auch alles sehr gut ohne. Wie gesagt, 2009 nach Berlin gegangen und das ist wirklich so, ja, der Bauer kommt in die große Stadt. Rheine ist halt so, ja, 76.000 Einwohner stark und dann kommst du in so eine Millionenmetropole wie Berlin und ja, klasse, wenn du da natürlich da irgendwo am Hauptbahnhof stehst und denkst so, oh, was ist denn hier los und überall so Leute halt und du siehst halt irgendwie, weiß ich nicht, das Kanzleramt von Weitem und ich weiß nicht, ob man vom Hauptbahnhof noch andere Sachen sehen konnte, den Reichstag, den kannst du noch sehen und das war's dann eigentlich größtenteils schon und bin dann also in den Wedding gefahren, habe mich da erstmal kolossal verlaufen, weil bis zum Wedding zu kommen war jetzt nicht so das Problem. Ich bin noch an der richtigen Haltestelle wieder ausgestiegen aus dem Bus und das war auch nicht so wirklich das Problem, aber ich bin dann halt damals, jetzt ist es weggefallen, ja klasse, damals also tatsächlich dann hab ich mich im Wedding verlaufen und war dann also relativ glücklich, als ich dann endlich im Venue angekommen bin. Das war schon irgendwie ziemlich cool. Also ich habe das also tatsächlich das Wochenende über sehr genossen. Ich hatte auch Urlaub zu der Zeit hätte also eigentlich schon ein bisschen länger da bleiben können, aber ich hatte meine Tickets schon gekauft und musste also am Sonntag wieder zurück, weil ich auch überhaupt nicht daran gedacht habe, auch so überhaupt noch nur länger als einen Tag, als dieses Wochenende. Ich glaube, ich bin freitags angekommen und bin irgendwann sonntags dann wieder abgehauen. Genau. Also da war irgendwie dann am Samstag, freitags war Ankunft, dann haben wir abends noch ein bisschen halt getrunken und geredet und samstags abends waren halt Auftritte und das ging also erst auch um, ich weiß, glaube ich, um 10 oder 11 los. Also das war auch gar nicht meine Zeit und zu dem Zeitpunkt, weil wie gesagt berufstätig und dann gehst du halt nicht um 1 Uhr ins Bett, sondern bist es halt gewohnt, um 10 Uhr ins Bett zu gehen und ich hab da einfach nur irgendwann am Rand gesessen. Irgendwo ballerten die Gameboys durch die Boxen und das war laut und unfassbar viel und ich wollte eigentlich nur noch ins Bett. Also das war echt schlimm. Ich habe da einen Auftritt gemacht, den Auftritt kann man sich noch irgendwo runterladen. Das sollte man aber eigentlich nicht tun. Also den gibt es tatsächlich noch zum Runterladen, diesen Auftritt von 2009, aber das ist etwas, wo ich jetzt nicht zwangsweise unbedingt stolz drauf bin, weil, wie gesagt, keine Praxiserfahrung, keine Ahnung von gar nichts und dann auch bloß so tun, dass es keiner merkt und hab dann da gestanden, hab gesungen und meine Tunes abgespielt und naja, ob ich mich da jetzt wirklich so gut angestellt habe, wage ich zu bezweifeln. Wiederholt habe ich das Ganze im Jahre 2010 und zwar beim sogenannten Stromkreis 2 in Wuppertal. Das war eine Veranstaltung, ja, ich weiß es nicht, also das war auch ein Samstagabend, ich bin dann nachmittags angekommen, habe ein paar von den Leuten wieder getroffen, die ich das Jahr davor in Berlin schon gesehen hatte, habe mich da also auch sehr, sehr wohlgefühlt, einfach aufgrund der Leute, weil, ja, man kannte die Leute teilweise echt lange übers Internet und dann hat man die also über die Zeit einfach dann auch irgendwann mal persönlich getroffen. Und das war eigentlich sehr schön. Und dann das Jahr 2010, hab ich das dann wiederholen dürfen, hab dann da nochmal einen Auftritt gehabt, der dann leider nicht mitgeschnitten worden ist, weil ich glaube, dass das schon relativ gut vonstatten gegangen ist, bis auf einen kleinen Fuck-up, aber das ist, glaube ich, normal. Ich war allerdings so persönlich nicht so wirklich zufrieden zu der Zeit. Mir ging es also gefühlsmäßig nicht so. Jetzt ist es schon wieder weggefallen. Gefühlsmäßig nicht so gut. Und dementsprechend habe ich dann da auch nicht so eine gute Laune gehabt, war auch nicht so wirklich ansprechbar damals, das war schon ganz lustig. Ja, und dann hat sich das Ganze einfach so ein bisschen im Sande verlaufen. Ich habe dann auch nicht so aktiv weiter Musik gemacht, habe dann, glaube ich, 2011 mein letztes reguläres Album veröffentlicht, was man sich auch runterladen kann. Das findet man auf der Seite TheMMProject, alles in einem Wort, .bandcamp.com. Ich verlinke das, glaube ich, auch mal in die Shownotes. Da kann man sich also meine ganze Musik runterladen, die ich mal gemacht habe und verschiedene andere Dinge. Ich muss mal irgendwann, wenn ich Zeit habe, meine ganze Diskografie mal zusammensuchen, weil sich das natürlich über Netlabels around the world irgendwie verteilt und vieles davon ist auch tatsächlich verloren gegangen. Also ich habe vor ein paar Jahren, mag das mal sein, über einen Festplattencrash wirklich meine ganzen Rohdaten verloren und da keinen Zugriff mehr drauf. Und und die Labels haben teilweise den Betrieb eingestellt und ich habe dementsprechend, die Musik ist einfach wirklich verloren gegangen, also alte Tracks und Dinge, die ich mal gemacht habe, das ist also einfach überhaupt nicht mehr vorhanden und ich glaube, das ist eine Sache, das macht jeder Musiker einmal mit und dann fängt man an, so nach und nach seine Sachen auch mal irgendwie in die Cloud zu schieben und zu sagen, so, guck mal hier, da ist es ganz gut aufgehoben. Genau, weil wie gesagt, also viele Stücke, die ich gemacht habe, die auch, also jetzt lege ich es einfach weg, jetzt reicht's. So, die ich gemacht habe, sind eben entsprechend weg. Aber wie gesagt, 2011 das letzte reguläre Album veröffentlicht, damals bei einem Label, das hieß Pixelbot, die gibt's glaube ich aber auch noch. Das kann man sich da auch noch runterladen. Das Album heißt Per Aspera Ad Astra, ist wahrscheinlich mit eines meiner besten Arbeiten oder besten Werke in dem Sinne. Und ich bin da also sehr, sehr, sehr, sehr, sehr zufrieden mit. Also heute auch noch tatsächlich. Das ist eine Arbeit, auf die ich auch wirklich stolz bin. Aber seitdem also nicht wirklich Musik veröffentlicht. Also gelegentlich mal so einen kleinen Track gemacht, den mal irgendwo hochgeladen oder für eine Compilation was gemacht. Also ich glaube, das letzte Mal, dass ich für eine Compilation was gemacht habe, war also wirklich dann auch spontan, war irgendwie 2012 für eine Weihnachtscompilation. Die hieß, ich glaube, Mary, jetzt ist der Bildschirm ausgegangen. Affend. So. Blöder Bildschirm. Merry Christmas, Merry Chipmas, Merry Chipmix, keine Ahnung. 2012, das war, glaube ich, von Micro Collective ein Projekt. Und ich hätte eigentlich sogar im Kopf gehabt, dass ich das 2013 gemacht habe. Hab dann auf dem 2013er Album diesen Track mal gesucht und hab dann festgestellt, nee, das muss noch das Jahr davor gewesen sein. Und da war er dann auch tatsächlich drauf. Also es ist wirklich verdammt lange her. Und aktuell gibt's einen Track von mir auf der zweiten Deutschland in 8-Bit Compilation. Die gibt's auf Cuckoonet Label. Cuckoonet, muss man auch mal bei Bandcamp eingeben, cuckoonetbandcamp.com, glaube ich. Da gibt es eben die zweite deutsche Chipmusik-Compilation. Auf der ersten hätte ich eigentlich auch drauf sein sollen. Die wurde vor 4 Jahren oder 5 Jahren mal ins Leben gerufen. Da war ich auch noch sehr aktiv, habe da auch einen Track für gemacht. Das ganze Ding ist irgendwann in Vergessenheit geraten und irgendwo liegen geblieben und überhaupt nicht weitergeführt worden. Und dann hieß es dann irgendwann, ja, wir bringen das jetzt raus. Und da hatte ich meinen Track aber schon lange veröffentlicht, habe mich dann auch so ein bisschen beschwert. Ich sage, wir können doch jetzt nicht 3 Jahre lang, weil zu dem Zeitpunkt waren es noch 3 Jahre lang das Ding irgendwo versauern lassen und dann irgendwie das raushauen. Also ich möchte einfach dann nicht mehr drauf sein. Und dementsprechend bin ich dann durch, ich weiß nicht, ob ich ersetzt wurde, aber da war dann eben auch der Trex Köter mit da drauf. Der kommt aus Österreich, aus Graz. Und wo ich dann dachte, so Deutschland in 8-Bit und da ist der Trex Köter mit dabei. Wo ich dann auch gedacht habe, so, naja, ein bisschen komisch. Aber gut, ist eine alte Sache und auf der zweiten Deutschland in 8-Bit bin ich eben drauf. Und in den Nachwehen zu dem Projekt bin ich eben angesprochen worden, jetzt neulich. Und es wird wahrscheinlich so sein, zumindest nach aktueller Planung, dass ich Ende Dezember 2014, also noch diesen Monat, also in wenigen Tagen von heute aus gesehen, dann wohl tatsächlich nach Dortmund fahren werde und da meinen dritten Auftritt meines Lebens tatsächlich absolvieren werde. Ich bin gerade aktuell dabei, ein bisschen Musik zusammenzustellen und dementsprechend mich darauf vorzubereiten, ein paar alte Songs, die noch so aufzutreiben waren von früher, die nicht verloren gegangen sind, Gott sei Dank, tatsächlich nochmal ein bisschen aufzumotzen, ein bisschen aufzufrischen, ein bisschen an meinen aktuellen Sound anzugleichen und auch viel neues Zeug, was ich jetzt in letzter Zeit halt eben bearbeitet habe, Und ja, ich freue mich da sehr drauf. Ich gucke mal, ob ich eine halbe Stunde zusammenkriege. Ich war erst ein bisschen ängstlich, weil ich gedacht habe, okay, ne, nach dem Crash und sowas, also vieles von meinem alten, wirklich guten Material weg. Hab dann aber festgestellt, dass ich also schon wieder genug neues Material habe und auch noch zwei, drei alte Sachen so auffrischen konnte, dass man damit nach vorne gehen kann. Also ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Ich habe vor, dort auch ein paar Aufnahmen zu machen. Ob ich die jetzt im Rahmen von Nerd, Nerd, Nerd veröffentliche oder halt im Rahmen von der Sendung mit dem Nerd, kann ich noch nicht sagen. In jedem Fall versuche ich, ein Mikro mitzunehmen. Mein Laptop habe ich sowieso dabei, weil den brauche ich zum Musizieren. Und dann gucke ich mal, ob ich da mal einigen Leuten das Mikrofon vor die Nase halte, vielleicht als Sonderfolge für Nerd, Nerd, Nerd. Wer weiß das schon. Das war so mein zweites Thema. Jetzt bin ich auch schon wieder bei 25 Minuten, wie ich das gerade sehe. Ich überlege, habe ich noch ein zweites Thema? Habe ich denn für die Chipmusik alles schon gesagt? Ja, eigentlich im Groben schon. Wer sich da also nochmal näher informieren möchte über meinen Kram, themmproject.bandcamp.com, da findet man so das allermeiste davon, und ansonsten einfach mal irgendwie eingeben, themmproject, am besten mit so Gänsefüßchen, dann findet man Kram von mir bestimmt auch noch auf irgendwelchen anderen Labels oder anderen Seiten. Ich bin auch gelegentlich mal in irgendwelchen kleinen Radiosendungen von irgendwelchen College-Radios gespielt worden, was mich dann hinterher ein bisschen überrascht hat. So, man googelt sich dann ja doch nochmal das ein oder andere Mal selber. Und da war ich also sehr überrascht, dass ich da tatsächlich gespielt worden bin. Nö, aber wie ich fand, bei dem letzten Album Per Aspera Ad Astra auch tatsächlich zurecht. Da sind nämlich etliche wirklich gute Songs drauf. Man muss aber diese Videospielmusik mögen, und das mag halt auch nicht jeder. Also nicht jeder mag eben diese 8-Bit-Musik. Da muss man also wirklich ein Faible für haben. Ansonsten macht einem das, glaube ich, nicht so viel Spaß. Ja, gut, dann war das heute mal die zweite Sendung mit dem Nerd. Ich denke, so diese halbe Stunde kann man als Grenze ganz gut hören. Ich habe auch so festgestellt beim letzten Mal, auch wenn der Sound da ein bisschen anstrengend war, das habe ich jetzt geändert, ich habe beim letzten Mal ganz deutlich auch festgestellt, dass es eigentlich gar nicht nötig ist, da großartig zu schneiden. Das werde ich dieses Mal also auch nicht tun, also nur wenn wirklich irgendwelche Störgeräusche drin sind, die kommen dann gleich raus. Ich lasse das einfach weitestgehend so, weil dann ist das auch nicht verfälscht, und ich habe so das Gefühl, dass das auch ganz flüssig rübergekommen ist. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt an dieses Projekt, könnt ihr euch immer noch melden. Ich bin bei Twitter zu erreichen unter @nerdnerdnerd_de. Der Podcast hat eine E-Mail-Adresse, die heißt irgendwie nerdnerdnerd.podcast@gmail.com, und alle weiteren Informationen findet ihr auf unserem Projektblog. Der heißt derzeit noch nerdnerdnerd.blogsport.eu. Genau, wäre schön, wenn ihr da mal vielleicht nochmal irgendwie einen Kommentar hinterlasst, wie euch das gefallen hat, oder wenn ihr diese Sendung vielleicht nochmal teilen könntet. Gleich kommt auch nochmal die nette Ansage, die ihr auch schon aus Nerd Nerd kennt, genau, die euch nochmal sagt, dass ihr uns Geld geben sollt. Ja. Und in wenigen Tagen kommt, also irgendwo um Weihnachten rum, wahrscheinlich an Heiligabend, kommt nochmal unser Weihnachtsspecial. Da könnt ihr euch auch noch drauf freuen. Da geht es nämlich nochmal auch mit Nerd Nerd weiter und alles Weitere dann im neuen Jahr. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt kommt nochmal die nette Stimme, die euch sagt, dass ihr uns Geld geben sollt. Auf Wiedersehen. Stimme ab. Nerd Nerd Nerd soll auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktion ist für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnerd.blogspot.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen.